D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Und darin bereiten wir uns endlich mal vernünftig vor. Machen wir ja sonst nicht. Dazu brauchen wir Konserven, sicherheitshalber mal sowas wie ein Taschenmesser und einen Rucksack solltet ihr dabei haben. Und daran seht ihr schon, wie schlecht ich mich ehrlich gesagt mit dem Thema auskenne. Es geht nämlich um die Vorbereitung auf den absoluten Ernstfall. Das machen die Prepper. DD Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ein Sturm wird kommen. D-Radio Wissen. I think we have 6-8 months here. Das hier sollte uns bis zu 8 Monate lang ernähren. Je nachdem, wie schlimm die Katastrophe ist, kannst du rationieren. Wie bei Hurricane Sandy. Im besten Fall geht es um eine Woche, im schlimmsten Fall um einen Monat. Solange isst du dann eben Dosenfutter. Jason Charles ist das. Und ihr hört schon, es Amerikaner. Die haben natürlich auch viel mit Unwettern zu tun, doch wir auch in Deutschland. Wir haben bei Facebook mal geschrieben, Wirbelsturm oder nuklearer Ernstfall. Die Lebensmittelvorräte von Preppern sind gut gefüllt, die Akkus aufgeladen. Das Credo, überleben wollen. Und seid ihr auch so ein bisschen drauf? Wolfram schreibt zum Beispiel bei Facebook, also mir persönlich reicht eine Bleiweste und ein Snickers. Hoho, man will ja den spaßigsten Teil des Weltuntergangs nicht verpassen. Thoralf schreibt, in unseren Breiten wohl eher unangebracht, weiß ich gar nicht. Da würde ich mir bei so jemandem eher Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen. Auch das weiß ich gar nicht so richtig. Wir gucken gleich mal tatsächlich, wie sieht's denn in Deutschland aus und wie ist die Prepper-Szene hier vorbereitet? Heute Mittag ist in Krefeld kein Sturm passiert, aber eine Explosion in einem Chemiepark. Dabei sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Und bei solchen Einsätzen ist die Feuerwehr auch immer mit dabei. Und unser Gast ist Bastian Blum, der sollte eigentlich aus Düsseldorf per Leitung zugeschaltet sein. Er ist aber Feuerwehrmann und war bei dem Einsatz in Krefeld heute dabei. Und jetzt erwische ich ihn gerade auf der Wache. Hallo Bastian. Hallo. Bastian, du bist Gründer der Deutschen Prepper-Gemeinschaft. Du bist auch deren Chef. Dann nimm uns einmal von der Wache, wo du gerade beruflich bist, mit gedanklich in deinen Keller. Wenn wir da jetzt stehen würden, was steht da? Wie bist du vorbereitet? Also im Grunde genommen bin ich da mehrere Wege vorbereitet. Ich habe mir angeguckt erstmal, wo wohne ich, was für mögliche Gefahren habe ich in meiner Wohnumgebung und habe dann das priorisiert und dementsprechend vorbereitet. Und wie man schon über die Medien mitbekommen hat, haben wir eine Chemieindustrie bei uns und dementsprechend gibt es dann halt auch zum Beispiel Vollschutzmasken, Schutzanzüge dementsprechend, um sich bei gewissen Lagen zu schützen zu können. Natürlich auch die klassische Nahrungsmittelvorbereitung, halt auch bei Stromausfällen, die häufig vorkommen können, dementsprechend vorbereitet mit Ersatzstrom, Akkus und Kerzen. Und das hast du alles sozusagen in einem Raum gelagert? Ja, in mehreren, einmal bei mir halt, dann habe ich dann noch gewisse Fluchtpunkte oder beziehungsweise Orte, je nach Lage oder Situation, wo ich dann halt dann meine Heimat oder beziehungsweise meine Wohnung oder Haus verlassen muss, dementsprechend hingehen kann und dort mich und meine Familie weiter versorgen kann. Wie ist das? Ist sozusagen die Prepper-Szene, hat das bei dir dazu geführt, den Beruf des Feuerwehrmanns zu ergreifen oder wird andersrum Schuh draus? Also du hast durch den Job als Feuerwehrmann gemerkt, okay, man muss im Zweifelsfall auch vorbereitet sein und bist deshalb zum Prepper geworden? Also ich bin sozusagen, um das hier richtig zu stellen, also ehrenamtlich bei der Feuerwehr. Ja und, das ist ja keine, also ist ja genauso wichtig. Ja, ganz genau. Und nein, also das, damit hat das eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich komme auch aus dem Katastrophenschutz ursprünglich und war dort als Ausbilder Katastrophenschutz und halt als Führungsperson halt im Katastrophenschutz tätig und da lernt man halt die Sicherheitsarchitektur oder Sicherheitsstruktur in Deutschland kennen und weiß halt, welche Gefahren abgedeckt sind, beziehungsweise was passieren kann. Letztendlich ist es so, dass in der Prepper-Szene halt auch sehr viele aus dem Bereich Feuerwehr, THW, Hilfsorganisation, Polizei und Bundeswehr halt auch mit tätig sind, weil man weiß, okay, das sind mögliche Gefahren, wovor man sich schützen kann und sollte. Dazu halt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt auch selber, dass man halt dementsprechend Vorsorge betreiben muss. Und dazu haben die auch eine Webseite, wo sie halt auch auffordern, jeden Bundesbürger eine gewisse Notvorrathaltung, Fluchtrucksack und Akkus und Notfallradio vorzuhalten, weil es halt Gefahren gibt, die man halt wirklich nicht verhindern kann. Mit Ihrem Chef Christoph Unger sprechen wir nachher auch noch in der Sendung. Gibt es Situationen, auf die du auch nicht vorbereitet bist, weil es zu aufwendig wäre? Also es kommt darauf an, wie gesagt, was es für Gefahren gibt. Es gibt unterschiedlichste Gefahrenlagen und letztendlich kann man sich nicht auf jede oder auf extremste Gefahren vorbereiten. Letztendlich ist es so, klar kann man sich darauf vorbereiten, indem man sagt, okay, ich habe einen Fluchtplan oder ich habe einen Schutzbau oder ich habe andere Möglichkeiten bei einer Gefahr, mich selber zu versorgen beziehungsweise meine Familie dann in Sicherheit zu bringen. Familie heißt Frau, zwei Kinder, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja, also Frau und Kind sozusagen. Okay, und Kind, okay. Was ist mit Freunden in dem Fall? Also habt ihr es so vorbereitet, dass ihr drei geschützt seid? Oder was ist in dem Moment, Freunde von dir werden ja wissen, dass du in der Szene aktiv bist und dass du vorbereitet bist, kommen die dann zu dir? Und du musst sie dann abweisen in so einer Situation? Oder wie gehst du damit um? Nein, also in dem Fall ist es halt so, dass die meisten Freunde auch dementsprechend vorbereitet sind. Und je nach Lage man natürlich auch helfen kann. Und man sich da schon auch abspricht und sich darüber über diese Themen unterhält. Es ist halt so, dass der Prepper in der Regel halt, wie gesagt, aus der Materie kommt. Zweitens halt, wir auch autodidaktisch und selbst uns mit dem nötigen Wissen halt informieren beziehungsweise auch beibringen. Und wir sprechen uns dann natürlich auch ab. Es ist halt so, dass man halt auch weiß, dass man nur in der Gruppe oder in einer Gemeinschaft stark sein kann und dementsprechend gewisse Krisen und Lagen meistern kann beziehungsweise beherrschen kann. Was ist, wenn es in der Situation tatsächlich zu einer Art Gewissenskonflikt gibt? Du hast gerade nochmal gesagt, du bist ehrenamtlicher Feuerwehrmann, du bist jetzt heute Nachmittag auch im Einsatz gewesen. Was ist, wenn das in so einer Situation passiert? Also du müsstest oder könntest wählen zwischen oder müsstest wählen zwischen Einsatz und deiner eigenen Sicherstellung von Vorräten und Familie oder so. Das kann doch ein krasser Gewissenskonflikt werden. Ja, dementsprechend ist halt die Familie mit involviert. Okay. Die wissen, was zu tun ist. Man weiß halt Bescheid, ganz genau. Und die zweite Sache ist halt, man weiß also schon zu, also man kann es einschätzen, was los ist, was für die Lage ist und so weiter. Okay. Was ist mit so einer, das habe ich mich vorhin ehrlich gesagt noch gefragt, kurz vorm Interview. Du machst ja jetzt gerade auch transparent, dass du diese Vorbereitung in deinem Keller teilweise getroffen hast. Ist es also keine Angst, dass die Leute jetzt zu dir kommen und im Zweifelsfall bei dir einsteigen und dir deine Vorräte irgendwie ein bisschen klauen? Nein. Die Angst habe ich nicht, denn letztendlich leben wir ja noch in einem Rechtssystem. Wir haben keine Krise oder außergewöhnliche Lage, wo halt die Gesetze ausgehebelt sind. Und dementsprechend ist das so verrückt zu denken, wenn man jetzt einfach so einbrechen kann, das ist und bleibt einfach Einbruch. Und letztendlich ist es auch naiv zu glauben, dass Leute, die aus dem Bereich Katastrophenschutz kommen und halt auch Prepper sind, nicht vorbereitet sind beziehungsweise sich auch nicht wehren können. Weil letztendlich ist es halt auch so, wenn man die ganzen Krisen beachtet, die Stromausfälle oder Orkane, Stürme, Schienenunfälle und sowas alles, gehört natürlich auch das Thema Selbstverteidigung oder sich schützen und seine Familie schützen auch zum Thema dazu. Das heißt im Klartext, du bist in der Lage, dich auch selbst zu verteidigen körperlich, wenn es hart auf hart kommen sollte. Richtig. Okay. Und auch nur auf hart, denn letztendlich ist es halt so, dass ein Prepper auch vorausschauend achtet und beziehungsweise guckt und dementsprechend, je nachdem, was in der Lage kommt, man schon weiß, okay, kann ich jetzt noch zu Hause bleiben oder nicht oder muss ich meine Wohnung oder das Haus verlassen? Und wenn dann so eine große Krise dann kommt, dann ist es dann halt so, wenn die Leute dann bei mir vor der Tür stehen, dann wäre ich schon längst nicht mehr da. Also auch ein bisschen der elementare Anteil der Planung ist es. Bastian Blum, ehrenamtlicher Feuerwehrmann, er gehört zur Prepper-Szene und hat die Deutsche Prepper-Gemeinschaft ins Leben gerufen und hat uns erzählt, wie das ist, wenn er vorbereitet ist. Und da er jetzt gerade als Feuerwehrmann noch im Einsatz war, haben wir ihn auf dem Handy erreicht. Vielen Dank, dass du da warst. Vor dem Sturm Sandy habe ich mich in den Supermarkt aufgemacht, um ein paar Dinge zu besorgen. Das Wasser war so gut wie ausverkauft, nur eine Gallone konnte ich ergattern. Es war schlimmer, als ich dachte, sogar das Brot war aus. Da wurde mir klar, dass ich mich mehr mit Vorbereitung beschäftigen muss. Cecilia ist das. Und davor ist eigentlich das, oder das sind die Situationen, auf die sich die Prepper vorbereiten. Es sind Stürme, es sind Überflutungen, es sind Stromausfälle, Epidemien, wie heute in Krefeld, vielleicht auch ein Chemieunfall, vielleicht sogar ein Sonnensturm. Unsere Frage ist so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass diese Ereignisse auftreten? Die Radiowissen-Reporter Nail Al-Saidi, du hast dich heute ein bisschen durch die Statistiken gewühlt. Wie wahrscheinlich ist es denn, fangen wir mal damit an, dass es in Deutschland das absolute Worst-Case-Szenario trifft? Ja, ich habe mir mal überlegt, welche Möglichkeiten es also gibt. zum Beispiel mit dem Hochwasser. Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Drei große Überschwemmungen hatten wir in den vergangenen 13 Jahren. 2002 das Elbhochwasser in Ostdeutschland, da erinnern sich noch viele dran. Damals Bundeskanzler Gerhard Schröder in Gummistiefeln, ist uns vielen in Erinnerung geblieben. 2010 kam dann das nächste extreme Hochwasser im Osten an der Oder und dann zuletzt 2013 wieder im Osten, aber auch im Süden und im Norden von Deutschland. Ja, und mit jeder neuen Flut hat man dann zumindest den Hochwasserschutz verstärkt, zum Beispiel höhere Deiche gebaut oder man hat sich Gedanken gemacht über Renaturierung, also dass man wieder einen natürlichen Rückhalt schafft für das Wasser, entweder indem man große Wiesen hat, wo sich das Wasser sammeln kann oder dass die Deiche vom Fluss weiter wegverlegt werden. Aber eine richtige Wahrscheinlichkeit kann man ja meistens für so ein Ereignis wie ein Hochwasser nicht voraussagen, oder? Nee, das kannst du ja bei keiner Naturkatastrophe mit 100% machen. Ich kann dich zumindest beruhigen, im Moment haben wir 0% Hochwasserwahrscheinlichkeit. Das kann man sich auch online anschauen auf hochwasserzentralen.de. Da melden alle 1200 Pegelmesser, die es in Deutschland gibt, dass zurzeit das Hochwasser bei Null liegt. Das ist ja im Sommer auch nachvollziehbar. Apropos Hitze, kannst du was sagen zu einem möglichen richtigen Sonnensturm? Kann passieren, ja, ist aber deutlich unwahrscheinlicher als ein Hochwasser. 1989 gab es einen Sonnensturm, der hat Kanada getroffen. Und beim Sonnensturm, da setzen sich magnetische Wellen frei. Also es ist eigentlich mehr so eine Art Magnetsturm, der damals auf Kanada runtergekommen ist. Einige Stunden war dann eine große Region in Kanada vom Strom abgeschnitten und auch der Kontakt zu den Satelliten, der war auch nicht mehr da. In Deutschland hatten wir damit zum Glück noch keine Probleme. Bastian hat das gerade auch so ein bisschen gesagt. Eigentlich ist es ja das, worauf sich normalerweise vorbereitet wird. Der paar Tage Stromausfall ist, ich denke mal, das ist wahrscheinlicher, dass sowas wahrscheinlicher als eben der Stromausfall, wenn das halt so gebunden ist, wie du gerade erklärt hast. Ja, klar. Also so einen kleinen kurzen Stromausfall hat ja, denke ich mal, jeder von uns erlebt. Mhm. 2005 gab es in Deutschland mal einen richtig großen, der hat auch damals einen Namen bekommen, das Münsterländer Schneechaos. Strommasten waren damals abgeknickt, weil sich nasser und schwerer Schnee auf diesen Leitungen gelegt hat. Es wurde dann vereist, kam noch ein bisschen Sturm dazu. Die Dinger sind abgeknickt. 250.000 Menschen waren damals im Münsterland bis zu 3 Tage ohne Strom erfroren. Gestorben ist damals zum Glück keiner. Die Menschen wurden alle optimal doch mit Notaggregaten und auch mit Lebensmitteln versorgt. Und 9 Monate später, so munkelt man noch heute, sollen dort im westlichen Münsterland besonders viele Babys geboren worden sein. Kommen wir zur letzten möglichen Katastrophenszenario auf der Liste. Sowas wie Epidemien, Chemie, Atomunfälle. Wir haben es heute jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Krefeld ist auch so ein Ding gerade. Ja, Epidemien, da denken die meisten auf jeden Fall erstmal so an die Ebola-Welle vom vergangenen Jahr. Ich habe dazu mal eine Wahrscheinlichkeitsstatistik von einem amerikanischen Forscher gefunden. Der hat sich angeschaut, wie sich der Virus weltweit verbreiten könnte. In Deutschland soll nach seiner Meinung die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 5% liegen. Die Statistik ist von Oktober 2014, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, weil einen Ebola-Fall hatten wir in Deutschland zum Glück noch nicht. Das nächste auf der Liste, das waren die Chemieunfälle. Die letzten richtig großen Katastrophen in Deutschland, die sind schon etwas her. 1968 gab es in Bitterfeld in der damaligen DDR eine große Vinylchlorid-Explosion in einem Chemiewerk. Da sind ziemlich viele Menschen gestorben, 57 Arbeiter haben dort gearbeitet, 42 sind gestorben. Gefahren für die Umwelt gab es damals keine. Und das ist auch so bei den anderen großen Katastrophen oder Chemieunfällen immer so der Fall gewesen, dass es keine langfristigen bedeutenden Folgen für die Umwelt gegeben hatte. Also im Vergleich zu dem, was ansonsten so von der Industrie an Schadstoffen an die Natur abgegeben wird. Also ist das in Sachen Chemie, ist da die Gefahr eher eine ganz schleichende. Kommen wir zum letzten. Das ist ja ein Punkt, der immer wieder auch sehr spektakulär debattiert wird, die Wahrscheinlichkeit von Atomunfällen. Da ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass mal was passieren könnte, wohl am größten. Das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie, das hat 2012 eine Studie dazu veröffentlicht und darin steht, dass alle 10 bis 20 Jahre weltweit ein Super-GAU möglich ist. Den letzten hatten wir ja mit Fukushima 2011. Das hätte auch sicherlich dann auch wieder Folgen für Deutschland. Und besonders gefährdet sind in der Statistik die Menschen im Südwesten von Deutschland wegen der Nähe zu Frankreich. Da gibt es nämlich noch 58 Kernkraftwerke, die in Betrieb sind. Wir in Deutschland, wir steigen ja 2022 aus der Atomkraft. Aber das Thema wird uns definitiv ja noch erhalten bleiben. Ne? Denn die Frage ist ja immer noch, wo und wie man den Atommüll am besten verbuddeln kann. Gorleben lässt grüßen. Nail Al-Saidi hat so ein bisschen zusammengestellt, wie wahrscheinlich es denn ist. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es kann eben passieren. Und die Prepper sind vorbereitet. Dank dir. Wenn ihr gerne auf der Couch sitzt und DVD guckt oder das Endgerät nutzt, um irgendwelche Spiele zu zocken, dann ist jetzt die Zeit, das Ganze zur Seite zu legen. Denn im Herbst und Winter wird das auch nicht einfacher. Da ist es draußen nass und kalt. Es gibt dieses berühmte kölnische Sprichwort, das heißt, die Katastrophe kennt keine Jahreszeiten. Das heißt, ihr müsst dann einfach in der Lage sein, wenn es im Winter oder Herbst passieren sollte, draußen und alleine zurechtzukommen. Und deswegen haben wir jetzt im Sommer Christian Schmidt schon mal losgeschickt, um das Ganze zu üben. Survival Training. Schlechte Nachricht für ihn, er musste raus aus Köln. Wir haben die Zivilisation schon hinter uns gelassen. Irgendwo hinter Wuppertal sind wir in einem Wald. Dabei haben wir eigentlich nur das, was in den Rucksack passt. Auf jeden Fall Wasser, einen Schlafsack, ein bisschen was zu essen, Notvorräte. Den Rest wollen wir uns selber erjagen oder zumindest am Wegrand pflücken. Und wir sind schon an der ersten Stelle, wo unser Survival Coach Daniel für uns was gefunden hat. Das ist das drüsige Springkraut. Toll an dieser Pflanze ist, bestimmte Teile an der Pflanze sind essbar. Grundsätzlich ist die Pflanze leicht giftig, das heißt, wenn wir jetzt Blätter, Stiele und Wurzel zu uns nehmen würden, wir würden nicht dran sterben, aber es wird uns die Verdauung anständig durcheinander würfeln, können wir uns hier absammeln. Okay, die Blätter sind das Giftige, oder wie? Ja, wenn wir wirklich in einer Notsituation sind oder in einer Situation, in der wir gezwungen sind, lange in der Natur zu leben, da wäre ein Brechdurchfall wirklich der Worst Case. Das wäre das Schlimmste, weil wir enorm viele Ressourcen verbrauchen, nicht nur Wasser und Nahrung durch den Brechdurchfall, sondern auch einfach Körperkraft. Okay, dann pflücke ich immer von ganz vorne ab und versuche nicht den Stängel mitzuessen. Genau. Ich dann? Nein, alles da gut. Ist jetzt kein Stängel dabei, da ist kein okay? Dabei. Schmeckt nach Blumen. Salat. Richtig. So, das ist jetzt lecker, ne? Aber sind wir mal ganz ehrlich, so richtig nur mit Pflanzen kommen wir nicht über die Runden komplett. Wenn wir die Pflanzen nicht kultivieren, die uns wirklich ernähren, nur mit Wildgemüse. Fast unmöglich. So, das war's jetzt, ne? Schluss mit lustig. Jetzt gehen wir ab vom Weg und mitten quer durch den Wald. Voll rein, ja. Ja, toll. Und es ist natürlich auch noch das steilste Stück. So, dich kann ich ja mal fragen, warum tust du dir das an? Ja, ich meine, ursprünglich kommen wir ja aus so Gebieten. Und ich habe mir gedacht, du musst auch mal raus aus deinem Luxus, raus aus der Stadt, ohne Internet, ohne Handy, einfach mal back to the roots. Ja, und auch Spaß haben, Spannung und ein bisschen Action. Hat er irgendwie gesagt, wie lange das dauern soll? Also er hat gesagt, es soll nicht weit sein. Okay, das kann natürlich sich alles ändern, wenn wir hier irgendwie blöd im Kreis laufen. Ja. So, der Trick ist jetzt, damit wir uns nicht verlaufen, einmal den Kompass auf die Karte ausrichten, sich dann merken, wo es hingehen muss und dann jetzt hier mitten durchs Gelände zu navigieren und dann immer einen Baum anpeilen, der genau in unserer Richtung liegt, weil sonst würde man sich tatsächlich wohl hier ziemlich schnell verlaufen. Denkt man gar nicht, wir sind irgendwie gerade 2 Minuten vom Weg ab und du siehst halt nichts mehr. Also im Grunde genommen nur Bäume, deswegen halte ich mich da vorne mal an die Leute, die einen Kompass haben. Alter. Yeah, geschafft. Wir sind am Lagerplatz, das ist einfach eine größere Fläche, wo gerade mal keine Bäume stehen. Und hier wird die Gruppe heute dann die Nacht verbringen. Nix da mit Zelt, es wird selbst gebaut. Und ganz wichtig ist wohl, das sagt Daniel, das Bett, der Untergrund. Lege ich mich jetzt einfach mit meinem Körper ohne weiteres einfach auf den Boden, ohne isolierende Schicht, dann will mein Körper den viel kälteren Untergrund aufwärmen. Und das ist natürlich ein Kampf, den mein Körper gegen den Erdboden verlieren, den kann er nur verlieren. Entsprechend müssen wir, wenn wir draußen übernachten, uns erst einmal vor der Bodenkälte schützen. Notfallmaßnahmen immer möglichst wenig Aufwand, möglichst effizient. So, wir bauen jetzt ein Jägerbett. Dafür ist erstmal wichtig, dass wir dann halt eine entsprechende Laubmenge haben. Und das machen wir ganz einfach, indem wir Laub mit dem Fuß zusammen fegen. Wenn da Ästchen dabei sind, dann ist das gar nicht schlimm. Der ist groß, der Ast. Der wird ein bisschen unbequem hier. So Riesenäste. Ich mach den mal weg. So, das sollte schon reichen. Sieht auch so ein bisschen aus, als schaufelt man sich sein Grab, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als schaufelt man sich da seinen Sarg, sein Grab, ganz genau. Und, aber es wird später auf jeden Fall noch bei Weitem sympathischer aussehen. Das kann ich schon mal versprechen. Okay, unser Laubberg wird jetzt eingekesselt quasi mit 4 großen Stämmen. Links, rechts, oben, unten. So ein bisschen Ikea spielen mit Natur. Wir bauen uns gerade ein Bett. So, dann kommen oben noch ein paar Stöcke quer drüber. Fertig, hat 5 Minuten gedauert. Ist aber echt erstaunlich bequem. Hier bleibe ich jetzt. So, ich habe jetzt ein paar Pflanzen zum Essen kennengelernt. Ich kann nach Kompass laufen. Vorhin habe ich noch gelernt, wie man Feuer macht. Und ich kann jetzt ein Bett bauen, damit ich nicht erfriere. Also für die Zombie-Apokalypse wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht vorbereitet. Aber ich habe zumindest beim nächsten Stromausfall ein besseres Gefühl. Die Basics sitzen, ein Überleben ist möglich. Und Christian hat mit dem Kompass zusammen den Weg zurück bei uns in die Redaktion gefunden. Bravo. Außerdem muss er bei uns jetzt Kurse geben und wir müssen daran teilnehmen. I'll test out the product that I just bought. Ich teste die Produkte, die ich kaufe, statt einfach nur darüber zu sprechen. Viele Leute nennen sich Prepper und Survivalists, aber sie erledigen ihre Hausaufgaben nicht. Du musst wissen, wie man ein Zelt aufstellt, wie man Feuer macht mit einem Stein, Holz und Zunder. Wenn du nur darüber liest und sprichst, wirst du im Ernstfall dastehen und feststellen, Mist, ich habe das noch nie gemacht. I never did this before. Ehrlich gesagt, Jason Charles erzählt das. Ich fühle mich da sehr verstanden und sehe mich sehr wiedergefunden in dem, was er da gerade gesagt hat. Sicher ist aber auch, wir sind so ein bisschen selbst daran schuld, zumindest teilweise. Also Starkwetterereignisse sind häufiger geworden in den vergangenen Jahren und dafür ist eben auch der menschgemachte Klimawandel verantwortlich. Wenn man daraus eine gute Nachricht ablesen will, dann ist es zumindest die, dass wir jetzt einigermaßen krisenerprobt sein müssten. Dr. Jeanette Martin ist Ethnologin an der Uni Bayreuth und ich habe heute Nachmittag schon mit ihr sprechen können und wollte von ihr als erstes wissen, ob Extremsituationen auch extreme Verhaltensweisen hervorrufen. Naja, ich denke, es wäre erstmal wichtig zu klären, was wir überhaupt unter extremen Situationen oder existenziellen Krisen meinen. Mhm. Denn ich glaube, dass nicht jede Krise die gleiche Krise ist und eine Krise wird erst dann existenziell, wenn sie letztlich lebensbedrohlich wird. Und wenn wir von sowas reden, dann meine ich jetzt zumindest, dass es um Krisen geht, wo tatsächlich Nahrungsmittel, Güter, lebensvoraussetzende Güter, also knapp werden, Nahrung, Wasser. Und wenn das eben nicht nur Einzelne betrifft, sondern eben viele. Und so ein Merkmal einer so einen existenziellen Krise ist eben auch, dass der Ausgang offen ist. Also man nicht sagen kann, was passiert, ob man die Krise übersteht. Also letztlich Krisen, in denen es um Leben und Tod geht. Jetzt haben Sie als Ethnologin ja auch verschiedene Völker teilweise auch geschaut. Kann man sagen, also ist das immer gleich, wir als Menschheit gehen mit Krisen immer so und so um? Oder ist es tatsächlich, gibt es eine Art kulturellen Unterschied bei sowas? Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage und es liegen tatsächlich einige Ethnografien vor, die eben auch sehr detailliert das Handeln von Menschen in solchen existenziellen gesellschaftlichen Krisen beschreiben. Die basieren eben auch auf langjährigen oder zumindest längeren Feldforschungen, wo die Ethnologen auch vor Ort mit diesen Menschen diese Krise durchlebt haben. Und die dieses Handeln dann beobachtet, mit den Menschen besprochen und darüber nachgedacht haben. Und da zeigt sich tatsächlich, dass man das nicht verallgemeinern kann. Können Sie mal ein Beispiel erläutern, was das für eine Situation war? Ja, also eine zentrale Ethnographie, da geht es um eine Tuareg-Gruppe, die Kelleway, im Zentral-Air-Gebirge, eine Gesellschaft, die vom Karawanenhandel, aber auch von der Kleintierhaltung lebt und die eben in den 80er Jahren eine längere Dürreperiode durchgemacht hat wie der gesamte Sahel. Und da war eben Gerhard Spittler, ein mittlerweile emeritierter Professor, in dieser Zeit auch für eine Feldforschung vor Ort und hat eigentlich über was anderes forschen wollen, aber dann in dieser Hungerkrise genau darüber ein Buch geschrieben, nämlich über das Handeln in einer Hungerkrise. Und er beschreibt da eben so sehr anschaulich, wie Menschen damit umgehen. Wie gehen sie denn damit um? Also zunächst mal kann man sagen, dass diese Gesellschaft diese Krise gut überstanden hat, auch wenn dabei Menschen zu Tode gekommen sind. Aber es gab jedenfalls keinen Krieg gegen jeden, sondern Mechanismen der Solidarität, des Austausches, des Verteilens, aber auch des Begrenzens von Ansprüchen, die Menschen, Nachbarn, Leute, die nicht zum Gehöft gehören, eben an andere herantragen. Wie haben die das miteinander geregelt? Naja, es gibt eben Institutionen, das sieht man dann, wenn keine Krise ist. Die kann man sehen, etwa in muslimischen Gesellschaften, diese Institution des Almosengebens oder des Zakats. Oder auch, dass Fremden gegenüber ein Gastrecht besteht, dass also jemand, der in ein Gehöft kommt, immer erstmal ein Gericht bekommt, auch wenn man den jetzt nicht auf Dauer sozusagen durchfüttert. Aber das sind Werte, die in Normalzeiten hochgehalten werden, aber auch in Krisenzeiten zum Teil eben noch durchgehalten werden. Wenn Gastfreundschaft tatsächlich etabliert ist in Friedenszeiten, dann ist das auch was in der Kultur, was in der Krisenzeit erhalten bleibt? Kann man das so zusammenfassen oder ist das zu weit gegriffen? Naja, zumindest beschreibt Spittler das, dass etwa die Almosen zwar zurückgegangen sind, aber dass man trotzdem versucht, seiner religiösen Verpflichtung, denen, die bedürftig sind, eben auch noch Geld zu geben, dass daran auch festgehalten wird, zumindest zu einem Maße. Aber er beschreibt eben auch, wie Menschen zum Beispiel ihre Nahrung verbergen, dass wenn die Männer aus dem Süden zurückkommen, die dort Hirse kaufen im Tausch gegen Salz, was sie da erworben haben, dann eben zum Beispiel die Hirsebündel nicht tagsüber ins Gehöft bringen, sondern eben lieber außerhalb des Ortes den Tag verbringen, um dann erst in der Nacht ins Gehöft zu kommen und die Speicher zu füllen. Dr. Janette Martin ist Ethnologin an der Uni in Bayreuth und sie hat uns gerade von einem Beispiel der Tuareg erzählt, die eine schlimme Hungerkatastrophe einigermaßen okay gemanagt haben. Und dann wollte ich von ihr aber wissen, ob es auch noch andere Beispiele gibt. Dann hat sie das erzählt. Ja, in der Tat. Also die einzige Ethnografie, die so eine Gesellschaft beschreibt, wo es tatsächlich auch zum moralischen und sozialen Zerfall, also zu einer völligen sozialen Anomie gekommen ist. Das ist die Ethnografie von Colin Turnbull über die Ik in Norduganda. Mhm. Der kam dahin Anfang der 60er Jahre, als sich diese Gesellschaft von seiner Meinung nach ehemals Jäger und Sammlern in einer Hungerkrise befand, also in einer Dürre, mehrjährigen Dürreperiode. Und einige Jahre vorher wurden ihre ihre Jagdgründe von der ugandischen Regierung eben in einen Nationalpark umgewandelt und denen wurde sozusagen die Lebensgrundlage genommen. Die haben sich dann in diese Gebirgsregion zurückgezogen und dann kamen die Trockenjahre und auch der Ackerbau, mit dem sie eh nicht so zurechtkamen, da blieben die Ernten aus und da kam es in der Tat dazu, dass nicht nur die Gesellschaft zerfiel als Ganzes, sondern auch wirklich Haushaltsgemeinschaften, familiäre Bindungen zerbrochen sind, wo am Ende, das wird sehr drastisch beschrieben, tatsächlich jeder nur noch versucht, für sich zu überleben und Nahrung auch nicht mehr bereit ist zu teilen, sondern nur noch danach trachtet, das eigene Überleben zu sichern. Warum verhält sich das eine Volk so und das andere so? Hat das wirklich was mit den Werten in der Friedenszeit zu tun, die dann auf so eine Krisensituation übertragen werden? Also ich glaube, das ist eine solche Krisen sind sehr komplexe Situationen und man kann das nicht auf eine Ursache oder den Umgang auf eine Ursache zurückführen. Einerseits hängt das, glaube ich, vom Charakter der Krise ab. Also ein Vulkanausbruch oder eine Überschwemmung oder ein Erdbeben stellen Menschen vor andere Herausforderungen, als das etwa eine Dürreperiode ist, die sich über Jahre hinweg ankündigt, wo die Menschen auch andere Handlungsspielräume vielleicht haben. Auch die Frage, ob Gesellschaften historisch auf solche Erfahrungen zurückgreifen können, spielt eine Rolle. Aber ich denke, dass tatsächlich, und das wäre, glaube ich, auch Spittlers These, dass Gesellschaften eben auch soziale Mechanismen haben und Charakteristika, die den Umgang mit einer Krise auf die eine oder andere Weise beeinflussen können. Und da spielen eben auch Dinge rein, wie man so eine Krise deutet. Also tatsächlich, welcher Glaube da ist im Zweifelsfall, um zu sagen, es ist jetzt Gottes Strafe, führt in der Deutung zu einem anderen Verhalten, als wenn ich sage, ja, es ist ein Schicksalsschlag und wir können da nur gemeinsam durch. Genau. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Und auch das, was die Menschen daraus ableiten, ob sie daraus eine Zukunftshoffnung ableiten, ob sie glauben, dass so eine Krise auch ein Ende haben kann, ob Gott uns damit auf die Probe stellt und schaut, ob wir das durchhalten oder so. Das ist sicherlich, daraus resultiert auch eine andere Haltung und ein anderes Handeln möglicherweise als Leute, die sagen, ja, unser Wasser reicht noch so und so viele Tage und danach ist Schluss. Das heißt aber auch, es wäre ganz schwer vorherzusagen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir hätten einen nuklearen Ernstfall in der Bundesrepublik Deutschland, der flächendeckend wäre. Es wäre unheimlich schwer vorherzusagen, wie wir uns als Gesellschaft verhalten würden. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir eine plurale Gesellschaft sind und ich vermute, dass es auch plurale Formen des Umgangs mit so einer Krise geben wird. Und die Prepper sind eben besser vorbereitet als wir. Jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen über die Leute geredet, die sich auf der individuellen Ebene sozusagen vorbereiten. Aber was ist denn, wenn es wirklich bei uns in Deutschland passieren würde? Wie helfen denn welche Institutionen? Darüber konnte ich mit Christoph Unger sprechen. Der ist nämlich Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und wollte von ihm als erstes wissen, sollte ein solcher Fall eintreten, was ist denn dann der Ablauf? Also dann würde bei einem Schadensereignis, was über den Normalfall hinausgeht, würde die zuständige Katastrophenbehörde, das ist der Landkreis oder es ist die kreisfreie Stadt, den Katastrophenfall ausrufen. Bei uns in unserem System ist der Landrat sozusagen Herr aller Reußen in der Situation und ist für den Katastrophenschutz in seinem Gebiet zuständig. Das gilt auch, wenn es größere Schadensereignisse sind, die mehrere den Bereich mehrerer Katastrophenschutzbehörden betreffen. Dann gibt es Möglichkeiten, sozusagen eine Gesamtführung zu organisieren. Aber im Prinzip bleibt diese Aufgabe dann erstmal Sache eines Bundeslandes. Und das heißt, die entscheiden dann auch im Zweifelsfall, wer muss aus der Gefahrenzone rauskommen, genau. Wie wird evakuiert. Ich denke auch an sowas wie, es gibt ja manche Infrastrukturdinge, die erhalten bleiben müssen. Also ich glaube, Sie hatten selbst mal in einem Zeitungsinterview den Elbtunnel in Hamburg angesprochen, genau. Wo man sagt, der genau. Muss ja trotzdem weiter betrieben werden. Also das heißt, derjenige würde dann im Zweifelsfall entscheiden und die Hoheit darüber haben zu sagen, so wird evakuiert, aber die bleiben auch drin in der Gefahrenzone, weil die Infrastruktur erhalten bleiben muss. Genau, also für Katastrophenschutz sind die Länder zuständig. In Ländern gibt es eben abgestufte Zuständigkeiten, aber primär ist der Landrat, der Oberbürgermeister, dann für seinen Bereich zuständig. In den Stadtstaaten ist das noch eine besondere Situation. Der Bund kommt eigentlich rechtlich überhaupt nicht in die Verantwortung. Der darf also auch nicht, auch eine Bundeskanzlerin darf jetzt nicht sagen, wie die friedensmäßige Katastrophe zu bewältigen ist. Also Bundeskanzlerin 2013 auf den Elbdeichen oder Donau hat genauso einen Gaststatus gehabt wie der Bundeskanzler Schröder 2002 an der Elbe. Und trotzdem, rechtlich, politisch ist genau. In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist das ganz anders. Der Bund unterstützt dann natürlich auch mit seinen Ressourcen, mit der Bundeswehr, mit dem Technischen Hilfswerk, mit dem, was wir machen. Aber Prinzip von der Verfassung her ist es getrennt. Gibt es dann so ein paar Baustellen, die sozusagen abgearbeitet werden müssen? Also Evakuierung, Sicherung der Gefahrenzone, Ernährungssicherungsstellung, was weiß ich, im Zweifelsfall Verletzte versorgen. Sind das so ein paar Standards, die dann abgearbeitet werden müssen? Das hängt natürlich jetzt vom Ereignis ab. Also wir werden jetzt beispielsweise im Rahmen unserer Aufgaben im November eine große Übung Sturmflut an der Nordsee durchführen. Die bereiten wir vor, führen wir durch mit den Küstenländern, mit ein paar anderen Bundesländern. Da geht es dann zum Beispiel um das Thema zivil-militärische Zusammenarbeit. Funktioniert das so, wie wir das von 1962 Hamburg noch vor Augen haben? Aber auch das Thema Evakuierung von Menschen spielt dann eine wesentliche Rolle. Oder was eben auch etwas ist, was wir auch gelernt haben, Evakuierung von großen Tierbeständen oder eben Nicht-Evakuierung. Das wäre sozusagen bei diesem Thema Sturmflut verbunden mit Sturm. Das heißt, fällt die Stromversorgung aus mit allen Kaskadeneffekten, die dann dranhängen, Ausfall von Verkehrswegen, Trennung sozusagen von Nord- und Süd- oder Mitteleuropa, dadurch, dass Elbtunnel nicht mehr funktioniert. Also das ist Sturmflut, Sturm. Wenn Sie einen Chemieunfall haben, passieren natürlich ganz andere Dinge. Da müssen Sie an das Messen denken, Sie müssen an das Dekontaminieren denken, natürlich auch wieder an das Thema Evakuierung. Das Thema Warnung und Informationen der Bevölkerung spielt eine ganz wichtige Rolle und zunehmend in unserer Medienlandschaft eine Rolle. Es gibt also ganz viele Facetten. Das ist sozusagen die eine Facette. Die zweite Facette ist ja immer die, was passiert zum Beispiel, wenn wir Notvorräte haben müssen. Wir reden ja den ganzen Abend auch über Prepper, die sozusagen das Köfferchen immer in der Tasche haben. Was haben wir an Deutschland für Ressourcen wo aufgehoben? Also ich denke an sowas wie Lebensmittel, Medikamente, was haben wir da? Also wir als BBK empfehlen seit jeher jedem, dass er eben dieses Köfferchen, von dem Sie leicht lächelnd, ja, was unterstelle ich das mal, gesprochen haben, zu Hause hat. Und das Köfferchen ist nicht nur ein Köfferchen, sondern es ist relativ groß, weil wir sagen, für 14 Tage sollten die Menschen zum Beispiel einen gewissen Lebensmittelvorrat oder Wasservorrat, und das ist dann schon anspruchsvoll, haben Medikamente, eigentlich auch einen gepackten Notfallrucksack, batteriebetriebenes Radio mit entsprechenden Batterien, den Campingkocher, möglicherweise eine Campingtoilette. Also wir vertreten weiterhin die Auffassung, dass auch unter den gegebenen Umständen die Menschen eine gewisse Vorsorge zu Hause treffen müssen. Haben wir darüber hinaus Vorräte als Bundesrepublik irgendwo gelagert, die dann es kommt, zum das Zuge ist sozusagen kommen? Die nächste Ebene. Wir sagen, jeder hat ein Stück weit für sich selbst Verantwortung. Der Staat hält auch für die verschiedensten Bereiche Notvorräte vor. Das sind zum einen im Bereich der Ernährung, hält vor größere, also sind zigtausend Tonnen Getreide, Hülsenfrüchte, Kondensmilch. Also da wird noch eine ganze Menge gemacht. Aber natürlich andere Bereiche wie Sanitätsmaterial halten wir wieder vor, bestimmte Medikamente halten wir vor, Antibiotika gegen Milzbrand und Pest beispielsweise. Es gibt das Thema Jodtablettenbevorratung, es gibt das Thema Bevorratung von Impfstoffen gegen Pocken. Mhm. Also es gibt rechtliche Regelungen, um solche Dinge für den Notfall auch noch zu organisieren. Das heißt aber auch, weil Sie gerade mir gegenüber so sagten, und das stimmt, ich habe es mit so einem Lächeln gesagt, diese Vorsorgemaßnahme treffen Sie auch für sich ganz persönlich. Sie haben ein solches Koffer. Sie haben einen solchen Koffer. Ich habe nicht den Koffer, aber im Keller die Vorräte, beziehungsweise auch den Campingkocher und die Batterien und das batteriebetriebene Radio und. Was sagt die Familie dazu? Die mault immer, wenn das ist ein wichtiger Punkt, in dem Vorrat irgendwas auftaucht, was sie nicht mögen. Ich habe drei Frauen zu Hause, also meine Frau und meine beiden Töchter. Da ist es dann blöd, wenn man Fischkonserven vorhält, weil sie das nicht essen. Oder diese berühmten Blechbüchsen mit Schweinefleisch eingekocht. Also das ist auch so ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss. Bevorratet man was man tatsächlich dann auch immer wieder, bei uns heißt das technisch wälzen kann, nutzen kann, damit man das nicht alles wegwerfen muss. So Leute, ihr seid auch ein Stück eigenverantwortlich, sagt Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und ist auch jemand, der ist das Vorbild, lebt. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Ein Sturm wird kommen und für manche hat das auch was Positives. Prepping, you know, is fun. You know, it's a nice little pastime. Prepping macht Spaß, es ist ein toller Zeitvertreib. Man lernt dabei Gleichgesinnte kennen. Am liebsten kaufe ich mir neue Geräte zum Testen. Du musst dir nicht alles an einem Tag zulegen. Du kannst es über mehrere Jahre hinweg kaufen. Warum sollte man sich nicht auf sich selbst verlassen? Keiner weiß, ob es im Ernstfall Essen und Wasser geben wird. Du musst nicht darauf warten, dass ein Auto mit Megafon kommt, um dir mitzuteilen, dass ab 12 Uhr Essen verteilt wird. Und dann musst du dich mit Hunderttausenden anstellen, ohne zu wissen, ob da noch etwas übrig bleibt. Jason Charles, so heißt er richtig, weiß, dass er selbst überleben können muss und es selbst auch können muss und herstellen können muss, wenn der Weltuntergang dann tatsächlich da ist. Und das sagt auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, ihr müsst ein paar Dinge selbst können. Die haben auf ihrer Seite sogar einen sogenannten Vorratskalkulator und der sagt einem dann, was man alles für den Ernstfall hamstern soll. Der Radiowissen-Reporter Nail Al-Saidi. Wie funktioniert dieser Vorratsrechner? Ja, ist ganz simpel. Du gibst an, wie viele Menschen leben in deinem Haushalt und für wie viele Tage du Vorrat brauchst. Das Bundesministerium für Ernährung empfiehlt, dass man mindestens für 14 Tage Vorrat horten sollte. Ich habe es mal durchgespielt für eine Zweier-WG, die sich so 2 Wochen über Wasser halten muss. Was hat der Kalkulator ausgespuckt? Ja, eine Liste voller Essen und Trinken, aufgeteilt in verschiedene Lebensmittelgruppen, also so Sparten wie Getreideprodukte, Gemüse, Obst, Fleisch, also alles so gesundes Zeug, sag ich mal. Keine Süßigkeiten waren dabei, auch keine Erdnussbutter, die ansonsten in der Prepper-Szene ja sehr beliebt ist. Und zu jedem dieser Lebensmittel gibt es dann auch ganz genaue Angaben zum Gewicht und zu den Kalorien. Zum Beispiel 2 Kilo Vollkornbrot, 3960 Kilokalorien oder 1,4 Kilo Sauerkraut in Dosen, 224 Kilokalorien. Das heißt, die Kilokalorienangaben, um es zu rationieren oder was ist der Grund? Genau, ja. Ich war auch zuerst ein bisschen verunsichert. Wie soll ich mir auch noch dann irgendwie, soll ich auf meine Linie achten, wenn ich mich im Notfall ernähren muss? Aber nee, es macht ja Sinn. Du musst ja mit deinen Lebensmitteln haushalten, damit du über die Runden kommst. Über der Liste steht die empfohlene Energiezufuhr pro Tag 2200 Kilokalorien. Und dann kannst du dir ein Menü aus deinem Notfallvorrat zusammenstellen. Ich habe da mal was vorbereitet für eine Person. Ja, ich höre. 50 Gramm Zwieback, 50 Gramm Butter, 100 Gramm Kalbsleberwurst, 60 Gramm Rosinen, 100 Gramm Dosenananas. Okay, soweit? Ich komme noch. Ja, bis jetzt würde ich es noch essen. Ja, okay, es geht weiter. 50 Gramm Haselnusskerne. Ja, Allergiefrage vielleicht. Okay. 90 Gramm Ölsardinen aus der Dose. Ja, nicht meins, aber okay, wenn es sein muss, muss es sein. 100 Gramm Nudeln. Ja. Und ein halbes Kilo Dosenbohnen. Okay, das ist ja also ne, so teils, was den Leckerfaktor angeht. Aber was ist jetzt, wenn ich tatsächlich zum Beispiel keine Rosinen mag? Ja, kannst du auch weglassen, kannst dir was anderes aussuchen. Weiß nicht, vielleicht stehst du mehr auf getrocknete Datteln oder kannst einfach auch mehr Dosenananas nehmen für deinen Hawaii-Toast. Ja? Genau. Also das Bundesministerium sagt auch, macht keine Experimente, kauft das ein, was ihr normalerweise esst, also und was ihr auch lange hält, Nudeln zum Beispiel. Die sind ja nicht so einfach zu essen, also die Nudeln jetzt wie Vollkorn oder eine Dose Ulsa. Ja, so ein bisschen knusprig, ne? Ja, genau. Was mache ich denn mit der Pasta, wenn der Strom ausgefallen ist? Tja, entweder hast du einen Gaskocher oder du hast Pech. Ja, oder du musst ein Feuerchen machen. Ich habe aber auch mal gelesen, du kannst die Nudeln über Nacht in kaltes Wasser einlegen. Die sollen dann weich werden. Okay, aber das ist nicht so richtig. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Wasser steht zumindest auch auf der Vorratsliste. Ja, 56 klar. Liter für zwei Personen in zwei Wochen. Aber eigentlich nur zum Trinken. Das heißt also, wer damit die Pasta einlegt, der muss das dann auch noch trinken. Oder kann sich auch einen Kaffee rausmachen. 500 Gramm. Kaffeepulver sind auch noch mit drin. Und noch ein Beutel Tee. Wenn man weiß, wie man dann auch zu kochendem Wasser und zu brühendem Kaffee kommt. Apropos Geschmackssache, du hast gerade Kalbsleberwurst gesagt, das ist jetzt, wäre auch nicht meins und ist ja jetzt so Stichwort Vegetarier auch für die nix. Ja, also dieser Vorratskalkulator vom Bundesministerium, der ist mehr so auf flexitarische Kost ausgerichtet, also was für die Allesesser. Als Vegetarier oder Veganer, da musst du schon eine Menge austauschen. Da sind unglaublich viele tierische Produkte drin. 6 Liter Milch, 4,2 Kilo Fisch, Fleisch, Eier. Stattdessen würde ich mal ganz spontan sagen, legt euch ein paar Kilo Linsen zu und noch eine Familienpackung veganer Vitamine. Nail Al-Saedi hat es zusammengefasst für euch und der Knüller kommt. Den Link zu diesem Kalkulator, den gibt's bei dieradiowissen.de. Crazy Shit. Und wir kommen dann natürlich morgen wieder. Ich bin Sven Preger und raus. D-Radio Wissen.